Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute, wenn Alkohol locker macht und Haschisch entspannt. Der Drogenkonsum von Kindern und Jugendlichen. Eine Sendung von Eva Hillebrand. Naja, und halt mit 11 Jahren habe ich dann halt da angefangen, Drogen zu nehmen. Und anfangs fand ich es nicht sehr schön. Das hat mir eigentlich nicht gefallen, auch die Wirkung nicht und so. Aber dann mit der Zeit, so nach ein paar Wochen, fand ich das eigentlich total cool. Wenn man halt Probleme hatte zu Hause oder in der Schule und so, konnte man sich eigentlich mit den Drogen wegmachen und so. Ja, und ich war auch zu dem Zeitpunkt noch sehr unreif und wusste gar nicht Bescheid und so, was halt Drogen richtig sind, was sie auslösen, dass sie den Körper kaputt machen und eigentlich die Welt zusammenbricht. Mit 13 Jahren war Benjamin heroinabhängig. Viel zu früh mit Drogen in Berührung gekommen, wusste er nicht um die Gefahr, auf die er sich einließ. Heute, mit 15, ist ihm klar, dass er damals nur ein Mitläufer war, sich dem Gruppendruck beugte. Bei Franziska hingegen stand am Anfang der Kitzel des Unbekannten. Mit 13 habe ich angefangen zu rauchen, aus Neugierde. Dann, es steigerte sich immer weiter so. Alkohol hat dann auch angefangen. Dann, also von diesen illegalen Drogen, so jetzt zum Beispiel Cannabis, das war verboten. Und ich fand das unheimlich interessant so. Und naja, man hat immer mehr Leute kennengelernt, so die Drogen nehmen. Und ich habe mir auch irgendwie überhaupt keinen Kopf mehr gemacht. Also ich hatte überhaupt nicht die Einsicht, süchtig zu sein. Ich dachte, klar, ich habe es unter Kontrolle und wenn ich will, kann ich aufhören. Ich will aber bloß nicht. Also das habe ich erst so im Nachhinein begriffen, wenn ich mal so zurückgeschaut habe. Franziska und Benjamin leben in der therapeutischen Einrichtung Chance GmbH südöstlich von Berlin. Dort wollen sie von ihrer Drogenabhängigkeit loskommen und holen ihren Schulabschluss nach. Ihr Einstieg in den Drogenkonsum begann, wie so oft, mit dem Ausprobieren von Zigaretten und Alkohol. Wohin dieses Experimentieren führt, hängt von diversen Risikofaktoren ab. Dem häuslichen Umfeld, dem jeweiligen Aufklärungsstand, dem Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen. Fest steht, die Gefahr, in eine Drogensucht zu geraten, ist umso größer, je früher die Kinder einsteigen. Gibt es eine Tendenz zum früheren Einstieg? Marion Kaspers-Merk, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Wir haben zwei gegensätzliche Einschätzungen. Die eine sagt in unserer Drogenaffinitätsstudie, dass Jugendliche früher mit dem Konsum beginnen, dass sie zum Beispiel früher mit dem Rauchen beginnen, früher mit dem Trinken und dass es Rauschtrinken als neuen Trend gibt und dass bei illegalen Drogen auch die Probiererfahrungen früher einsetzen. Auf der anderen Seite habe ich auch Jugendliche, die sich bewusst gegen Drogen entscheiden und nie rauchen und gesundheitsbewusster leben als noch vor einigen Jahren. Also ich glaube, man kann sagen, die Jugendlichen gibt es nicht. Es gibt besonders auffällige Jugendkulturen, die gefährdet sind. Dazu zählen Party- und Techno-Szene, dazu zählen Migrantinnen und Migranten, die nicht in unsere Gesellschaft integriert sind. Dazu zählen städtische Brennpunkte, dazu zählen aber auch Kinder aus suchtbelasteten Familien. Dr. Heidemarie Schulze, die therapeutische Leiterin der Einrichtung, in der Franziska und Benjamin zurzeit leben, hat mit solchen sogenannten Früheinsteigern zu tun. Den Anfragen in unserer Einrichtung, die ja nun seit 3,5 Jahren besteht, können wir entnehmen, dass Jugendliche oder Kinder im Alter zwischen 10 und 12 die ersten heftigeren Erfahrungen auch mit verschiedenen Suchtmitteln machen. Und zwar ist es natürlich in erster Linie erstmal der Versuch mit Alkohol, Nikotin. Dort erkennen wir, dass es bereits mit dem 9. Lebensjahr, 8. Lebensjahr Versuche gibt. Und was wir dann feststellen, dass die Jugendlichen viel früher zu härteren Konsummustern übergehen. Also dass sie regelmäßiger, intensiver und auch exzessiver Drogen konsumieren. Und zwar auch Drogen, wo wir wissen, dass sich bald eine psychische Abhängigkeit einstellt. Elvira Surmann, die Referentin für Drogenprophylaxe beim Berliner Senat, sieht hingegen keine wesentlichen Veränderungen beim Einstiegsalter. Sie orientiert sich an der Statistik. Die Statistik sagt uns, dass bei den 11-Jährigen und Jüngeren Alkohol und illegale Drogen eine eher geringe Rolle spielen. Es gibt einige, die stark gefährdet sind, einen hohen Konsum haben, bis hin zu täglichem Alkoholkonsum. Aber der Prozentsatz liegt immer unter 5% in allen Untersuchungen, die mir hier vorliegen. Was insgesamt die Ansicht angeht, dass die Kinder, die Drogen konsumieren, immer jünger werden, denke ich, dass es nicht so sehr ein Problem ist, dass insgesamt die Jugendlichen Kinder immer jünger werden bei den illegalen Drogen. Ich denke, dass es diese Kinder, diesen relativ, Gott sei Dank, geringen Prozentsatz, die schon in sehr jungen Jahren einen selbstschädigenden Drogenkonsum pflegen, dass es die immer schon gegeben hat. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marion Kaspers-Merk, will sich damit nicht zufrieden geben. Wir haben ja in der Gesellschaft oft so eine Debatte, gerade auch unter Jugendbetreuern und in Jugendzentren, die dann sagen, ach, naja, jede Generation hat so ihre Drogen, das ist nicht substanziell anderes. Ich antworte, sicher ist es so, dass jede Gesellschaft ihre Drogen hat. Aber es gab noch nie eine Gesellschaft, in der alles für alle jederzeit verfügbar war. Und das ist eben neu. Und mit den Risiken muss sich die heutige Jugend auseinandersetzen. Und es ist nicht so einfach, dieser Frage dann auch gewachsen zu sein und sich bewusst zu entscheiden. Wenn man früher die Gelegenheit hat, in Kontakt damit zu kommen, das war bei mir ja nicht so. Könnte es sein, dass ich auch früher angefangen hätte? Hätte ich da die Möglichkeit zu gehabt? Hätte ich irgendwen gekannt, der sich damit auskennt, der weiß, wo man das Zeug beschaffen kann? Klar, warum nicht? Der Pfad zu einer Drogensucht wird oft früh angelegt. Konsumiert die Mutter während der Schwangerschaft regelmäßig psychoaktive Substanzen, wird der persönliche Opiathaushalt dieser Kinder schon im pränatalen Stadium stark aufgebaut. Auch wenn sie mit einem suchtkranken Elternteil aufwachsen, gehören sie zur Risikogruppe. Die nächste und entscheidende Weichenstellung für oder gegen Drogenkonsum findet mit Beginn der Pubertät statt, und diese Lebensphase rückt immer weiter nach vorne. Die Kids kommen an in einer Gesellschaft, in der der Konsum psychoaktiver Substanzen zum festen Bestandteil jugendlicher Verhaltensentwicklung gehört. Die Verführungen sind groß, das Angebot ist da und bei einigen auch die nötigen Geldmittel. Ein großer Teil der Kinder nimmt zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon regelmäßig Medikamente, ein Drittel aller Schüler insgesamt. Das sieht auch Elvira Surmann vom Berliner Senat. Zugenommen hat auf jeden Fall der Konsum von Medikamenten. Aber weniger, weil die Kinder sich diese Drogen irgendwo besorgen, sondern weil einfach der Medikamentenkonsum insgesamt extrem angestiegen ist und die Kinder Medikamente auch kriegen. Ganz legal, auch von den Ärzten. Zum Beispiel, damit sie in der Schule besser lernen können, damit sie abends besser einschlafen können, damit sie ruhiger werden, wenn sie aufgeregt sind. Es gibt ein sehr breites Spektrum von Medikamenten, die einerseits von den Ärzten verordnet werden, andererseits aber auch in den Apotheken frei verkäuflich sind und dann von den Eltern den Kindern gegeben werden. Klaus Riedmeier ist Sozialpädagoge bei Tinex e.V., einer Einrichtung zur Drogenprävention bei Jugendlichen. Tinex wurde über 3,5 Jahre in 5 Bundesländern im Rahmen eines Bundesmodellprojektes gefördert. Ich denke einfach, das ist eine Fehlentwicklung, die daraus resultiert, dass wir davon ausgehen, dass es halt für jedes Problem eine Lösung gibt, die konsumierbar ist. Dass ich mir einfach etwas kaufe, ein Mittelchen, und dann ist das in Ordnung. Und das haben die Jugendlichen heutzutage dermaßen verinnerlicht, dass wir, wenn sie schlechte Gefühle haben, halt sagen, okay, dann werde ich mir halt mein Medikament besorgen und das entsprechend einnehmen. Und dieses Medikament heißt halt oft Haschisch, Ecstasy oder sonst etwas. Und ich denke einfach mal, dass die Jugendlichen Indikator dafür sind, was in dieser Gesellschaft nicht in Ordnung ist. Die erfinden nicht irgendwelche neuen Verhaltensweisen, sondern das sind Abarten von dem, was sie sich eigentlich tagtäglich abschauen. Das Verhalten, welches sich die Kinder abschauen, spiegelt sich schließlich in der Statistik wider. In Deutschland ist jährlich mit 100.000 tabakbedingten Todesfällen zu rechnen. Über 40.000 Menschen sterben an den Folgen von Alkoholmissbrauch. 1,5 Millionen sind akut alkoholabhängig. Der Medikamentenmissbrauch liegt in ähnlicher Größenordnung. Der Staat kassiert etwa 15 Milliarden Euro über Tabak- und Alkoholsteuern. Die volkswirtschaftlichen Kosten allein der alkoholbezogenen Krankheiten betragen um die 20 Milliarden Euro. Das sind Zahlen, die sich allein auf den Konsum legaler Drogen beziehen. Die Anzahl der Opfer sogenannter harter Drogen, wie beispielsweise Heroin, fallen mit 1.575 Toten im Jahr 2001 im Verhältnis relativ niedrig aus. Außerdem sind sie rückläufig, was auch der Substitutionstherapie und den in einigen Bundesländern zugelassenen medizinisch betreuten Druckräumen zu verdanken ist. Dieser Entwicklung trägt der Aktionsplan Drogen und Sucht Rechnung, der noch in diesem Frühjahr verabschiedet und den nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan von 1990 ablösen soll. Er gibt die strategische Ausrichtung für die nächsten 10 Jahre vor und ist nicht mehr einseitig auf illegale Drogen ausgerichtet, sondern bezieht auch die legalen Suchtstoffe, Alkohol, Tabak oder Medikamente mit ein. Denn fast jede Drogenabhängigkeit hat mit einer dieser Substanzen begonnen. Kinder und Jugendliche, die sich gegenüber legalen Drogen abstinent verhalten, bleiben in der Regel auch abstinent gegenüber illegalen Drogen. Eine der ersten illegalen Drogen, der Kinder begegnen, heißt Haschisch, Gras oder Marihuana, mit einem Wort Cannabis. Wenn sie ihr begegnen, sind die Kids im Durchschnitt 12 Jahre alt. Ich war auf 2 Oberschulen und es war so, es gab immer so eine Gruppe von Leuten, die haben meistens so, naja, gekifft und so auch in den Schulpausen. Also da war das immer so, dass wir uns auf den Hinterhöfen der gegenüberliegenden Häuser getroffen hatten. Ich denke mal, also es war auch bei uns auch so, dass es eigentlich immer einen Dealer gab, der was verkauft hat. Gekifft wird heute überall, unabhängig vom sozialen Milieu. Ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland hat Erfahrungen mit Cannabisprodukten. Es ist damit die meistkonsumierte illegale Droge Deutschlands. Einzig Holland gestattet in seinen sogenannten Coffeeshops auch den Erwerb geringer Mengen der Droge. Eine Legalisierung in Anlehnung an dieses Modell wird vor allem von Bündnis 90 Die Grünen angestrebt. In letzter Zeit häufen sich aber wieder die Stimmen gegen eine Lockerung des Cannabisverbotes mit dem Hinweis auf das sinkende Einstiegsalter der Jugendlichen und deren riskante Konsumgepflogenheiten. Denn der sogenannte Drogenmischkonsum beispielsweise gilt als ritueller Bestandteil, wenn die Club- und Techno-Szene ihre Marathon-Tanzpartys feiert. Die unterschiedliche Wirksamkeit von Drogen wird gezielt eingesetzt, also Ecstasy zum Durchtanzen, Cannabis zum Abspannen, Alkohol, um sich Mut anzutrinken. Also diese Mischung ist sehr gefährlich. Und es ist ja so, dass sich die Abhängigkeitsrisiken nicht einfach addieren, sondern das potenziert sich. Und deswegen ist der Mischkonsum besonders gefährlich. Ecstasy gehört zu den Designerdrogen, die synthetisch hergestellt werden. Art und Dosierung der Inhaltsstoffe variieren stark. Das macht die Droge so riskant. Sie wird tendenziell von jungen Berufstätigen genommen, die sich am Wochenende aus dem Alltagsstress ausklinken wollen, ansonsten eher leistungsorientiert sind und wenig Interesse daran haben, aufzufallen. Jugendliche unter 16 konsumieren Ecstasy eher selten. Die unter 16-Jährigen betreiben gelegentlich eine ganz eigene Form des Cannabiskonsums, das sogenannte Koma-Kiffen. Diese Jugendlichen haben Zugang zu Cannabisprodukten, deren Anteil an THC, der rauscherzeugenden Substanz, um ein Vielfaches höher liegt als beispielsweise noch in den 70er und 80er Jahren. Und bei der Dosierung hat sich ebenfalls einiges geändert. Heutzutage ist es einfach so, dass man keine Grenze mehr findet. Also man kann sich nicht mehr hinsetzen und sagen, okay, ich rauche jetzt mal einen Joint abends. Ja, einfach so, damit es mir mal gut geht und so, ich ein bisschen relaxen kann und morgen bin ich wieder fit. Das ist nicht mehr so. Heute kifft man sich so die Birne zu, dass man nächsten Tag nicht mehr aus dem Bett kommt oder so. Oder ich habe es bei mir einfach gesehen, ich wollte total weg sein. Es war einfach nicht mehr dieses Genießen da. Man wollte einfach nur noch weg sein, so total fett sein, einfach nur noch high sein und total, also auch wirklich auf krasse Art und Weise so halt. Nicht so locker mal so eine halbe Tüte rauchen oder so, sondern wirklich dann schon so 6 Gramm wegrauchen oder 8 so auf einmal. Erwachsene haben im Allgemeinen einen Kompromiss zwischen dem eigenen Drogenkonsum und dem gesellschaftlichen Leben entwickelt. Solange sie eine bestimmte Stoffmenge nicht überschreiten, bleiben sie relativ leistungsfähig und fallen nicht auf. Jugendliche hingegen wollen auffallen, suchen nach ihren Grenzen. Heute aber wachsen sie in einer Gesellschaft auf, in der illegale Drogen auch von Teilen der Elterngeneration konsumiert wurden oder werden. Trotz unterschiedlicher Sozialisation von Eltern aus der ehemaligen DDR tun es deren Kinder übrigens ihren Altersgenossen aus dem Westen gleich. Gesucht wird der schnelle Rausch, der ultimative Kick. Drogen werden da zum Mittel der eigenen Rebellion. Beim Komakiffen, beim Bitch-Drinking, zu Deutsch Rausch-Trinken und immer häufiger auch beim Gasen, dem hochgefährlichen Inhalieren oder Schnüffeln aus Spraydosen oder Feuerzeugen. Gleichzeitig schaffen sich die Kids eigene Grenzen durch Abgrenzung untereinander. Sie organisieren sich in verschiedenen Szenen, definiert über Kleiderordnungen und Konsummuster mit verbindlichem Gruppendruck. Ja, und heutzutage sind wir einfach in so einer Gesellschaft, wo sehr viele Szenen sind. Also jede Schule hat Szenen und so. Und diese Techno-Szenen und so. Und Raver, Punks, Hopper, Kiffer, alles Mögliche halt, ne? Gruftis und so. Ja, man muss halt irgendwo dazugehören. Und wenn man das nicht macht, ist man ein Loser. Dann ist man ein Streber oder weiß ich nicht. Dann ist man wirklich das Letzte und so. Und was willst denn du? Und du bist ja eine Flasche und nimm doch mal und so. Und um das zu vermeiden, habe ich dann halt auch die ein oder anderen Drogen genommen. Und irgendwann hat es mir einfach Spaß gemacht, weil ich damit gekriegt habe, ey, das ist ja voll cool und so. Man muss einfach auch einen Weg finden zu sagen, nee, ich möchte das nicht. Und das ist heute sehr schwer, weil viele Leute sagen ja immer, ja, sag doch einfach nein, das ist nicht so leicht. Jugendliche müssen darin unterstützt werden, von sich aus Nein zum Drogenkonsum zu sagen. Darüber herrscht mittlerweile Konsens in der Drogenpolitik. Verbote wirken nicht. Der erhobene Zeigefinger wird belacht. Jugendliche, die Nein sagen können, tun dies nämlich weniger aus Angst vor sozialen Restriktionen als vielmehr aus Sorge um ihre Gesundheit. Aufklärung ist damit nach wie vor das Mittel, um Kinder und Jugendliche zu stärken. Aus dieser Erfahrung heraus hat der Verein Teenex ein eigenes Konzept entwickelt. It's cool to be clean, lautet das Motto für einwöchige Camps auf dem Land. Klaus Riedmeier. Wir versuchen den Jugendlichen zu zeigen, dass man eine Woche gestalten kann, ohne Drogen zu konsumieren und dabei eine ganze Menge Spaß haben kann. Das heißt also, wir möchten ihnen einfach eine Alternative aufzeigen. Ich sage mal, es ist nur dann möglich, sich für oder gegen etwas zu entscheiden, wenn man die entsprechende Alternative auch kennt und erlebt hat. Wenn ich als Jugendlicher gelernt habe, dass eine Fete nur dann toll ist, wenn ich besoffen war oder vollgekifft war oder mir 3-4 Pillen eingeschmissen habe oder sonst etwas, kann ich mich nicht entscheiden. Wir wissen halt von vielen Jugendlichen, die solche Camps besucht haben, die gesagt haben, es ist eigentlich viel schöner und es macht viel, viel mehr Spaß, mit Leuten zusammen zu sein, mit Freunden zusammen zu sein, Spaß zu haben, wenn man nüchtern ist, als wenn man sich die Rübe voll macht und von dem anderen eh nur noch Gelalle mitbekommt. Und wir werden den Jugendlichen nicht vorschreiben, wie sie sich zu entscheiden haben. Teilnehmer des Camps, die sich gegen Drogenkonsum entschieden haben, können anschließend als Multiplikatoren in ihrem Freundeskreis wirken. Denn Jugendliche sind in der Regel am empfänglichsten für Botschaften von Gleichaltrigen. Im Negativen wie im Positiven. Benjamin berichtet jetzt manchmal vor Schulklassen von seinen schlimmen Drogenerfahrungen. Er ist überzeugt davon, dass er Jugendliche mit seiner Geschichte zum Nachdenken anregen kann. Jugendliche und Kinder brauchen einmal Vorbilder, ist ganz klar. Und man macht einen Fernseher an und überall hört man dieses Wort Drogen. Also, aber ich bin clean und ich habe offenere Augen dafür, ne, als einer, der sich damit nicht so befassen tut. Und ich krieg das einfach mit, diese Medien auch und so, das wird so breit getreten. Und dann sind da irgendwelche Stars, die rappen dann, also Eminem oder so, singt dann total viel über Haschisch und so. Und der Stefan Raab, der singt dann, gibt das Hanf frei oder wir kiffen und so. Und das, ja, das spornt die Leute auch ein bisschen an, finde ich und so. Drogen nehmen bei Jugendlichen einen Kultstatus ein. Aufklärungskampagnen und alternative Botschaften sind dringend gefragt. Doch die entsprechenden Angebote sinken in Zeiten leerer öffentlicher Kassen, in denen auch viele Jugendeinrichtungen geschlossen werden. Ich bin sehr besorgt darüber, dass im Moment viele Präventionsmittel gekürzt werden, weil die Kommunen eben sagen, wir haben jetzt andere Schwerpunkte und wir müssen das Geld zusammenhalten. Und ich denke, Geld, was in der Prävention fehlt, muss später sehr, sehr teuer bei kurativen Maßnahmen, also in der Heilung und in der Therapie, wieder ausgegeben werden. Und deswegen ist es falsch. Wir müssen die Drogenpolitik vom Kopf auf die Füße stellen. Wir müssen in der Prävention mehr Geld ausgeben. Wir müssen auch eine stärkere Vernetzung zwischen den Politikfeldern organisieren. Also dass zum Beispiel Städtebaupolitik und Schulpolitik und Sucht- und Drogenpolitik was miteinander zu tun haben, liegt auf der Hand. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass gesamtgesellschaftlich wieder so Risikodebatten geführt werden, was wollen wir und was wollen wir nicht und wo wollen wir auch als Eltern Vorbild sein und wo müssen wir Kindern auch Grenzen setzen und Nein sagen. Das war Hintergrundpolitik. Heute, wenn Alkohol locker macht und Haschisch entspannt, der Drogenkonsum von Kindern und Jugendlichen. Eine Sendung von Eva Hillebrand, Redaktion Claudia Sanders. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare. Heute zum Auftakt der SPD-Regionalkonferenzen in Bonn, zur voraussichtlichen Einstellung des Prozesses um das Zugunglück von Eschede und zu den Präsidentenwahlen in Argentinien. Um 19:15 Uhr dann politische Literatur.